Am Zürichberg findet man viele alte Villen. 2. Wir wurden nie über die Risiken aufgeklärt. 3. Für die Weltmeisterschaft wurden 3 neue Stadien gebaut. 4. Das wird Konsequenzen haben. 5. Ottos Autos sind immer schnell kaputt. 6. Egal wie viele Reichtümer man anhäuft, wenn man stirbt, kann man sie doch nicht mitnehmen. 7. Sie berät Firmen, die eine Filiale in China aufbauen wollen. 8. In vielen Städten ist der öffentliche Verkehr gut ausgebaut. 9. Die Wikipedia hat schon einige kommerzielle Lexika verdrängt. 10. Die Krise hat große Löcher in die Staatskasse gerissen.